was die sagten, das war klar, das ist die Zukunft, da muss es hingehen. Und ich habe mich da auch eigentlich immer dran halten können. Das war gut und richtig, was die wollten. Dann sagten die Fahrrad fahren, dann bin ich Fahrrad gefahren. Dann Bioladen, dann war ich im Bioladen. Sprachen die von Vegetarismus, dann bin ich Vegetarier geworden. Sind die in den Balkankrieg gezogen, habe ich Handke gelesen. Das war immer ziemlich eindeutig. Dann ist der Fischer immer dicker geworden, dann habe ich gejoggt. Sind die Partei der Besserverdienenden geworden, bin ich Besserverdienender geworden. Das Leben kann so einfach sein, wenn man... Doch. Das ist toll. Und jetzt dachte ich, aus Dankbarkeit wähle ich mal die SPD. Doch, ich halte immer mit den Schwachen. Mit den Kleinen. Und? Haben Sie Arbeit? Ja. Und wenn wir was verstanden haben letztes Jahr, dann, dass die Zyniker an der Wall Street viel gefährlicher waren als die Zyniker von Al-Qaida. Was die Lehman Brothers in 3 Tagen hingekriegt haben, da hat Bin Laden aber Bauklötze gestaunt. So viele Bomben können die gar nicht basteln, wie die anderen Derivate verkauft haben. Das ist systemrelevant. Aber da haben wir nie hingucken dürfen, die letzten 10 Jahre. Das war immer tabu. Da haben sie uns mit der Aufmerksamkeit nicht hingehalten. Wir mussten immer da zu den bärtigen, bösen Hippies nach Afghanistan. Die sind gefährlich, ja. Weil die an der Wall Street keine Bärte haben. Doch, geht nur noch um Feindbilder, um Ikonen. Wenn die an der Wall Street Bärte gehabt hätten, hätten wir aber ganz genau hingeguckt, ich schwör's Ihnen. Na klar. Und jetzt haben wir den Salat. 8 Jahre Bush und die Amerikaner stehen am Abgrund. Noch 4 Jahre Bush und die Amis wären über die Grenze nach Mexiko geflohen, ich schwör's Ihnen. Ja. Doch. 100%. Da haben die Mexikaner richtig Schwein gehabt. Aber richtig. Und kaum ist dieses ganze Elend hier in der sogenannten Realwirtschaft angekommen, was machen die Deutschen? Wählen FDP. Was ist das denn für ein Reflex? Wieso wählen die Viecher immer ihre Metzger? Muss das immer so sein? Das sind ganz alte, archaische, rückenmarksgesteuerte Reflexe. Ja, das kriegst du nicht raus aus so einer Gruppendynamik. Das siehst du überall. In Amerika haben die nach diesem elenden Irakkrieg doch nochmal Bush gewählt. Die Welt stand Kopf. Warum? So nach dem Motto, ja, das gucken wir uns jetzt aber nochmal genauer an. Überall ist das so. Israel, hatten die endlich diese korrupte Olmert-Regierung hinter sich mit Libanon-Krieg und Gaza-Krieg? Was machen die? Wählen so eine ultrarechte nationalistische Regierung. Der Lieberman, der Außenminister, sagt, er möchte den Gazastreifen flach machen wie ein Fußballfeld. Na, Mazel Tov. Den Katzhaf haben sie wegen sexueller Nötigung aus dem Amt gekehrt. Also die haben auch eine Belegschaft da rumsitzen. Und wir haben Westerwelle. Und die ganzen neoliberalen Schreihälse, die uns diesen Wahnsinn eingebrockt haben, die Olaf Henkels und Westerwelles und Brüderles und Niebels und Lambsdorffs, die hat man letztes Jahr in keiner Talkshow sitzen gehen, als das mit dem Wahnsinn losging. Die sind alle abgetaucht und sind dieses Jahr unter ihren Steinen erst vorgekrochen, als die Umfragewerte oben waren. Letztes Jahr hätte man die am Nasenring durch jede Talkshow zerren müssen, die Verantwortlichen. Mit so einer Eselsmütze auf, zack, 3 Jahre in die Schamecke. Nix. Letztes Jahr im Herbst, als die Menschen Antworten gebraucht hätten, da saßen in den Talkshows die üblichen Verdächtigen rum. Oscar Lafontaine saß in jeder Talkshow. Und der hat gesagt, was er immer sagt. Nämlich, dass er das schon immer gesagt hat. Ja. Und wissen Sie was? Er hat recht. Die Geschichte hat dem Typ jetzt ein 50 Mal bitter recht gegeben. Und was wurde der geprügelt für die Thesen? Das war ja noch ein Tabu. Das System zu kritisieren war letzten Frühling ja noch Tabu. Das ging ja gar nicht. Und jetzt überlegt die Merkel tatsächlich offen auf über eine Börsenumsatzsteuer. Die CDU-Vorsitzende möchte eine Börsenumsatzsteuer einführen. Das ist, als würde der Papst die Homo-Ehe wollen. Das muss man sich auf der Zunge. Dafür wurde der Lafontaine 10 Jahre lang gedroschen für die Forderung. So ändern sich die Zeiten zum Glück. Die Briten haben den Lafontaine damals doch zum gefährlichsten Mann Europas erklärt, weil er die Banken verstaatlichen wollte. Die Briten waren dann die Ersten, die Dinger verstaatlicht haben, glaube ich. Wäre doch mal eine Entschuldigung fällig. Nein, ach was, das bleibt stehen. Und der Geißler wurde gefeiert für die gleichen Texte. Geißler ist kurz vor Heiligendamm noch mal eben schnell Attac-Mitglied geworden und wurde in jeder Talkshow gefeiert, wie der verlorene Sohn, der nach Haus kommt und endlich anfängt zu denken. Der Geißler ist Attac-Mitglied, weil er mit den gleichen Texten unterwegs ist, mit denen Lafontaine schon seit 10 Jahren unterwegs ist. Lafontaine war schon Attac-Mitglied, da war der Geißler noch Bergsteiger. Ja, ist völlig egal. Um Inhalte geht's längst nicht mehr. Es ist nur noch wichtig, wer was sagt. Und der Lafontaine ist einmal in Ungnade gefallen und aus der Dämonenkiste haben die den nie wieder entlassen. Da kann der 100-mal recht haben. Das ist doch ein Populist. Ein Populist. Lafo ist der einzige Reiche, den ich kenne, der eine Reichensteuer einführen möchte. Sehr populistisch, ja. Der dümmste Populist der Welt. Das ist doch toll. Der hat doch hingeschmissen damals, der Lafo, ja. Klar hat der hingeschmissen. Ein Machtpolitiker, der auf dem Höhepunkt der Macht die Macht loslässt. Sehr unüblich. Die meisten halten die fest, bis sie untergehen damit. Der hat hingeschmissen. Der hat nach der Wahl gesagt, Schröder und Clemen, was ihr da macht, das haben wir nicht vereinbart. Wenn ich jetzt bei euch mitmache, dann bin ich Wahlbetrüger. Das könnt ihr alleine machen. Haben wir uns angeschaut, was die beiden Spitzbuben 7 Jahre veranstaltet haben hier. Die haben hier alles leer gesoffen, haben uns auf den Teppich gekotzt, sind jetzt Aufsichtsräte in Russland. Und wer macht den Scheiß in den Talkshows wieder sauber? Der Lafontaine. Ja, nicht, dass der Lafontaine mir in irgendeiner Form... Nicht, dass der Lafontaine mir irgendwie sympathischer wäre als die anderen Schwätzer und Schmierlappen, aber das Ganze hätten wir günstiger haben können. Und vor allen Dingen schneller, wenn man nicht immer diese Denkverbote und Tabus im Kopf hätte. So ein Populist. Ach, so ein Populist. Das sind alles Populisten. Das sind Spitzenpolitiker. Einem Spitzenpolitiker Populismus vorzuwerfen, ist absurd. Da können sie auch einem Sportler vorwerfen, dass er schwitzt. Silvana Koch-Merin. Silvana, wenn du schon heißt wie so eine Kaltschale. Ich bitte. Silvana Koch-Merin sagte dieses Jahr im Sommer bei der Europawahl, sie warnt eindringlich vor einem Europa der Ökodiktaturen. Was nimmt die Alte für Drogen, fragt man sie. Ne? Auf welchem Planeten lebt die? Reiner Populismus. Ja, aber das weiß man doch, da regt man sich doch nicht drüber auf. Das ist eine Spitzenkraft, die muss populistisch sein. Ja klar, aber das sind konservative Populisten. Das ist längst nicht so tragisch, wie wenn Laffo oder Gysi den Mund aufmachen. Das sind alles Populisten. Wir sind umzingelt von Populisten. Barack Obama ist ein Populist. Gott sei Dank, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Westerwelle ist ein Populist. Ein bisschen unterbelichtet, aber ist ein Populist. Ja. Roland Koch ist ein Populist. Noch offen rassistisch, aber ist ein Populist. Rüttgers. Jürgen Rüttgers. Ist ein Populist. Ja. Ja. Wenn es nicht die Inder sind, dann sind es die Rumänen. Ja. Der darf sowas sagen. Der bleibt einfach auch Ministerpräsident. Sowas ist 2 Tage in der Presse und das war's dann. Lafo hört sich sowas 7 Jahre lang an. Das ist der Unterschied. Oder der Oettinger, der darf doch irgendwelche Grabreden halten auf irgendwelche alten Nazis. Die bleiben einfach Ministerpräsidenten. Die sitzen das breitärschig aus. Da wird mit völlig anderem Maß gemessen. Der Wulff, der darf über Pogromstimmung gegen Manager schwadronieren bei Friedmann. Das interessiert überhaupt nicht, oder? Der Roland Koch mit seinen jüdischen Vermächtnissen. Was Zynischeres haben wir nicht gehabt seit dem Krieg. Dann hätte man damals nach diesen jüdischen Vermächtnissen mit Stöcken und Steinen aus dem Amt schmeißen sollen, von links und rechts wegen. Der ist immer noch Ministerpräsident. Was hat der für eine unsichtbare Macht im Hintergrund, die ihn vor Anstand schützt seit Jahren? Wieso dürfen die alles? Wissen Sie noch, warum Hertha Däubler-Gmehl ihren Hut nehmen musste? Ja, weil sie in der Kantine, in ihrer Freizeit, am Nebentisch Busch und Hitler schwadroniert hat. Wegen sowas nimmst du in der SPD deinen Hut, in der CDU nicht. Ach komm, Hagen, das wird doch mit völlig anderem Maß gemessen. Die meinen das nicht so. Die haben das Herz am rechten Fleck. Die sagen halt, was das Volk denkt. Die sind halt ein wenig bodenständiger. Die haben Schützevereine und Oktoberfest. Und außerdem haben die sowieso Hackbrate im Kopf, halb und halb gemischt. Das weiß man. Was? Wieso? Wieso? Wieso ist das immer so? Wieso wird das wegtoleriert? In Amerika genau das Gleiche zwischen Republikanern und Demokraten. Wissen Sie noch, warum die diesen Bill Clinton damals hingerichtet haben? Wegen einem Blowjob. Die Schweinepriester, die haben dem ein Jahr lang öffentlich die Haut abgezogen, weil er Oralverkehr mit einer erwachsenen Frau hatte. Die sind mit Vergrößerungsgläsern über Frauenkleider und haben Spermaflecken gesucht, die Drecksäcke. Was? Und George Bush hat ein ganzes Land vergewaltigt und geht jetzt mit Rumsfeld ungestraft Golf spielen. Das ist der qualitative Unterschied. Und dann wird immer rechte Gewalt und linke Gewalt auch gern in einem Atemzug genannt. Das ist wunderbar, oder? Eine ganz perfide Nummer. Der Schäuble und der Schily, die haben das jahrelang in den Jahresbilanzen immer rausgehauen. Rechtsextremismus und Linksextremismus wird gerne in einen Topf geworfen. Ja, die rechte Gewalt hat massiv zugenommen, aber die linke Gewalt hat noch viel mehr zugenommen. Was ist denn linke Gewalt? Linke Gewalt, das ist, wenn man Steine schmeißt auf Glatzendemos, die Juden rausrufen und von Polizisten geschützt werden. Das ist linke Gewalt. Oder wenn man einen Porsche anzündet. Das ist linke Gewalt. Oder wenn man dem Juwelier die Scheiben einschmeißt auf der Attack-Demo, das ist linke Gewalt. Aber die Linken schmeißen keine Asylantenkinder aus der S-Bahn. Das ist ein qualitativer Unterschied. Aber da wird immer die Linke gegen die Rechte ausgespielt, weil Eigentumsdelikte in Deutschland nämlich viel stärker geahndet werden als Personendelikte. Und da haben wir ein Wahnsinnsmentalitätsproblem. Und an der Stelle werden die immer gegeneinander ausgespielt. Natürlich, notleidende Banken werden doch gerettet, notleidende Menschen doch nicht. Wussten Sie, dass wenn man einen Polizist tätlich angreift, man bis zu 2 Jahre Haft kriegt, wenn man aber ein Polizeiauto beschädigt, bis zu 5 Jahre? Ja, ist super. Ja, so weiß man, wo man ist. Ja, sind alles Populisten. Festerwelle, die ganze FDP, Brüderle, wie sie alle da rumstehen, das sind alles Bauchrednerpuppen der Konzerne. Die haben unten hinten so ein Loch. Doch, achten Sie mal drauf. Und da hat immer irgendein Aufsichtsrat gerade den Arm drin. Zack, Steuererleichterung, der Markt reguliert sich selbst. Und einmal im Monat wechseln die einfach den Arm aus. Dann kommt der von RWE raus, der von Siemens rein, zack, und geht halt weiter. Alles Populisten. Ja, aber das weiß man doch. Aber so ein bisschen Raffinement muss das schon haben. Ich möchte mir schon aussuchen dürfen, wer mich verarscht. Westerwelle beleidigt mein bisschen Intellekt. Das ist doch Demokratie, wenn man sich aussuchen darf, wer einen verarscht. Oder nicht? Und das tun wir doch auch. Das ist doch wunderbar. Nicht aufregen, Populisten. Ich fände es schön, wenn der Westerwelle auf seiner ersten Rumänien-Tour den Rüttgers direkt mitnimmt. Das wäre doch toll. Ne? Ja, toll. Da kann man sich auch günstig die Zähne machen lassen. Günstig. Ja, doch. Ja. Das ist schön. Und jetzt haben wir wieder genau die gleiche Bagage da sitzen. Da hocken sie wieder rum in der Regierung. Leuthäuser, Schnarrenberger sind wieder da. Und der Guttenberg und die Aigner und von der Leyen und der Schäuble ist wieder da, wie schön. Das ist, als würden Sie morgens in Ihren Schlüpfer gucken und denken, ach komm, den ziehe ich nochmal an. Ah. Ich meine, das machen wir alle, aber dafür wählen wir die doch nicht, oder? Ist das schön. Und dann waren die zäh, die Koalitionsverhandlungen, wochenlang. Und dann war es endlich geschafft. Und dann kamen die Wirtschaftsweisen und haben gesagt, alles blöd. Ja, verstehen Sie das? Warum fragt man die nicht vorher? Hä? Da wäre doch keiner böse gewesen drum. Niemand. Wenn der Schäuble da angeklopft hätte, hallo, ich bin der Herr Schäuble, ich habe jetzt jahrelang Kameras in Innenstädte bauen lassen und die Daten gesammelt, die Leute hassen mich, weil ich nur Angst gepredigt habe und jetzt kam einer und sagte, ich könnte Finanzen, jetzt muss ich Finanzen machen. ich muss das hier mit meinem Kollegen Brüderle machen, der kommt aus dem letzten Jahrhundert. Wie können wir das schaffen? Da wäre doch keiner sauer gewesen. Ne? Das geht doch jetzt um was. Noch so eine Krise schaffen wir gar nicht. Stattdessen wird jahrelang gesprochen darüber, dass der Laffo Populist ist. Ich bin sehr gespannt. Der Presse fällt nichts anderes ein. Immer so, das ist doch ein Populist. Ist das nicht der Demagoge? Nee, das ist der Populist. Ach, das ist doch der Demagoge. Der ist alle paar Tage in so einer Talkshow eingeladen. Lass uns doch den Populisten nochmal einladen. Der Demagoge ist nächste Woche wieder bei uns. Ein verlogener Haufen, die Medienfuzzis. Ach ja, ist das schön, jetzt haben wir es, was wir brauchen. Jetzt haben wir noch Sarah Wagenknecht als neues Feind. Uns gehen langsam die Feindbilder aus, ne? Haben Sie auch so Angst vor dem Stalinismus? Ich habe ja wahnsinnig Angst vor dem Stalinismus, ne? Jeden Morgen wache ich auf und denke, verdammt, der Russe steht im Wohnzimmer. Aber wahnsinnig. Sarah Wagenknecht. Jede Gruppierung hat ihre unappetitlichen Ränder. Du liebe Güte, Sarah Wagenknecht wird das gleiche Schicksal erleiden wie Jutta Ditfurth. Wird von irgendeinem dicken Alpha-Männchen weggebissen. Natürlich brauchen wir uns keine Sorgen machen. In 2-3 Jahren spielt die mit der Ditfurth auf Elba Doppelkopf. Das ist natürlich. Entweder werden die glatt gemacht oder die werden weggebissen. Außerdem ist das nicht mehr die SED von damals. Das sind 20 Jahre ins Land gegangen. Muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Und die entzaubern sich ja jetzt selbst. Die Stasi-Leute kommen alle ans Tageslicht. Mich würde mal interessieren, wie viele Stasi-Leute direkt nach der Wende in die CDU eingetreten sind und in die SPD. Das werden sie uns aber vor der nächsten Bundestagswahl bestimmt präsentieren. Doch, das wird schön. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist doch nicht mehr das Gleiche von damals. Man muss da mal aufhören mit. Sich längst vermischt die Sache. Was hat die Merkel-CDU heute noch mit der alten Helmut-Kohl-CDU von vor 20 Jahren zu tun? Nix. Eine Homo-Ehe wäre doch mit Kohl nicht machbar gewesen. Wir sind ganz woanders angekommen. Was hat Westerwelle noch mit Scheel zu tun? Was hatte Joschka Fischer noch mit Josef Beuys zu tun? Oder Clement und Schröder mit Willy Brandt? Ja, genauso viel hat Bodo Ramelow noch mit Honecker zu tun. Die Zukunft der Linken heißt Bodo Ramelow, nicht Sarah Wagenknecht. Weiß auch jeder, aber so Feindbilder sind schon toll. Und dann ist Wiedervereinigung vollendet. Wissen Sie, wann wir mal richtig wiedervereinigt wären? Wenn Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Grabrede auf einen alten Stalinisten halten darf und immer noch im Amt bleibt, dann haben wir es geschafft. Dann ist das endlich soweit, was zusammengehört, zusammengewachsen ist. Rege ich mich auf. Und die paar SED-Fuzis, die sind jetzt 60, 70 oder 80 und treffen sich mit Egon Krenz alle 3 Wochen in der Gartenlaube in ihren beigen Anoraks. Das wird wegtoleriert, ich schwör's Ihnen. Bloß keine Angst. Ich habe auch wahnsinnig Angst vor Ökodiktaturen. Muss mal das Klavier ein bisschen putzen, das sieht ja furchtbar aus. Wo hatten wir das? Da hinten steht das. Ach ja. Das Gute von Frosch. Ja, Mensch. 2009. Hä? Ein elendes Jahr. Ich bin froh, dass rum ist. Nächstes Jahr soll toll werden. Haben sie rausgekriegt. Ich glaube, die CIA hat es rausgekriegt. Doch. Die kriegen alles raus. Und dann werden wir beschäftigt mit Untersuchungsausschüssen, mit Scheindebatten, mit Ablenkungsdebatten. So ein Volk musst du irgendwie beschäftigen. Du könntest ja sonst am Denken fangen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag Gerichtsshows gucken. Alles kriegen die raus. Alles. Neulich hat die Stiftung Warentest rausgekriegt, dass die Fernzüge Verspätung haben. Ich war schockiert. Alles kriegen die raus. Alles. Demnächst kriegen sie raus, dass das Erdöl knapp wird. Dann stehen wir aber da. alles kriegen die raus. Neulich haben sie rausgekriegt, dass es im Profisport nicht mit rechten Dingen zugeht. Empörend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Alles kriegen die raus. Die haben rausgekriegt, der Obama ist gar nicht echt. In Wahrheit ist das der Wallraff. Doch. Doch, das ist der Wallraff. Absolut. Achten Sie mal drauf. Haben Sie etwa schon mal Obama und Wallraff zusammen auf einem Foto gesehen? Ja. Ja. Alles kriegen die raus. Unglaublich. Und die Schnittstelle zwischen Lobbyisten und Presse und Politik, die ist ja wunderbar. Die funktioniert ja. Da geht Information durch, da werden Leute hoch und runter gejatzt und kaputtgeschrieben und hochgeschrieben. Für nix und wieder nix. Das ist toll. Brot und Spiele. Alles kriegen die raus. Letztes Jahr haben sie rausgekriegt, dass reiche Leute in Liechtenstein Geld bunkern. Das gab's doch früher nicht. Empörung! Empörung! Aber der Stammtisch war wieder ein Jahr lang beschäftigt. Ja. Da schmeißt man uns irgendwas hin und dann müssen wir ein Jahr lang dran knabbern. Das funktioniert bestens. Irgendwelchen Quatsch. Auch von diesen Liechtensteinern bin ich so ein bisschen enttäuscht. Dass die sowas mitmachen. Hm? Empörung. Alles kriegen die raus. Da musste dieser reiche Ranitzky 88 werden, um rauszukriegen, dass im Fernsehen Scheiße läuft. Tja. Tja, man fragt sich, wo der die letzten 20 Jahre gewesen ist. Im Takatuka-Land. Empörung. Ein Wahnsinn. Aber 8 Wochen lang mussten wir über diesen Mist reden. 8 Wochen haben die uns beschäftigt mit dem Quatsch. Was man da alles hätte machen können in der Zwischenzeit. Was das Energie kostet und Zeit und Konzentration. Was das Kraft bringt. Was man alles hätte machen können. Zum Beispiel die Glühbirne verbieten. Wir haben echt nichts zu tun. Wenn man uns im Jahr 2050 fragt, warum wir keine Deiche gebaut haben, was habt ihr gemacht 2009? Wir haben Opel gerettet und die Glühbirne verboten. Ist toll. Glühbirne verbieten. Bloß damit man der Autolobby kein Tempolimit zumuten muss. So eine Augenwischeraktion. Oder so ein Manövertag der Luftwaffe weniger. Da sparst du CO2. Glühbirne verbieten. Energiesparlampen. Lass uns doch mal was richtig Doofes erfinden. So was, was gar nicht funktioniert. Wie wäre es mit einer Energiesparlampe? Oh, super Idee. Das ist doch toll. Also in den Sockel. Da tun wir ganz viel Elektroschrott rein, den man nicht entsorgen kann. Wir machen auch keine Rücknahmestationen, damit die Leute die irgendwann in den Nassmüll schmeißen aus Frust. Lass uns doch irgendwie. Das Licht muss aber richtig scheiße aussehen. Ja, das ist gut. Das ist toll. Haben wir nicht noch irgendwas Giftiges, was man da reintun kann? Was man so gar nicht entsorgen kann, was Giftiges, irgendwas richtig Fieses. Wie wäre es mit Quecksilber? Super Idee, das haben wir gerade aus den Thermometern rausgeholt, das tun wir jetzt da rein. In jede Lampe Quecksilber, geil. Das ist nicht schlecht, du, aber das kauft doch keine Sau. Das kauft doch uns niemand ab, das ist doch ein Prototyp. Doch, doch, wir kriegen das. Wie kriegen wir das denn verkauft? Wir müssen den Rest nur verbieten. Ja, damit die Leute mit gutem Gewissen weiterhin nach Mallorca fliegen können, weil sie zu Hause Energiesparlampen drin haben. Ist das geil, oder? was gute Lobbyarbeit machen kann, so eine Gehirnwäsche. Und wer dagegen ist, wird als fortschrittsfeindlich verschrien. Wenn man nicht für jeden Quatsch sofort ist, ist man ja sofort der Feind. Das ist toll. Man kann die aber auch nicht schnell an- und ausschalten. Ne? Wenn man die schnell an- und ausschaltet, dann gehen die kaputt. Okay, so machen wir es. Das ist gut. Das ist gut. Das ist eine sehr schöne kleine Pointe zum Schluss noch. Und die müssen natürlich auch viel teurer sein. Ja. Wenn man sie schnell an- und ausschaltet, also man muss sie mindestens dann minutenlang anhaben, sonst gehen die kaputt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, hier der neue Audi. Toll, ein toller Wagen. Aber müssen Sie jedes Mal mindestens 100 Kilometer mitfahren, sonst geht der kaputt. Ah, den kaufe ich, der ist toll. Endlich mal eine gute Idee. So. Du kannst sie faktisch nicht verwenden. Kannst sie also nicht in der Küche mal eben und im Flur und in der Toilette. Geht nicht. Ja, habe ich einen Kuhstall, wo das Ding 8 Stunden am Tag läuft? Ja, was glauben die? Kommt doch wieder, wenn ihr das Ding irgendwie gebaut habt. Wir sind doch keine Beta-Tester. Mann, braucht noch 2 Minuten, bis sie richtig an sind, bis sie richtig leuchten. Ja, bis dahin habe ich längst zu Ende gepinkelt, da bin ich wieder bei der Glotze. Ja, tja, hast du wieder daneben gepinkelt? Ja, die war noch nicht hell. Ich meine, ja, was soll ich machen? Hä? Tja. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Blinder Aktionismus. Hauptsache wird erfunden. Naja, wird aber ganz gut hier, ne? Ja, Sie können mich auch mieten. Ja. Nackt putzen kostet extra. Ist klar. Schön. Alles kriegen die raus. Letztes Jahr haben sie rausgekriegt, dass Tibet seit 50 Jahren besetzt ist. Von wem? Von den Chinesen. Was? Wieso sagt uns das keiner? Da hätten wir uns doch schon mal eher empört. Haben wir aber nicht, weil sich kein Mensch für Tibet interessiert, in Wahrheit. Schon während die Olympischen Spiele gelaufen sind, hat sich keine Sau mehr für Tibet interessiert. Ach. Aber die Amis haben sofort reflexartig Olympia-Boykott gerufen. Und alle haben sofort mitgeblökt. Olympia-Boykott. Ich bitte Sie, Olympia-Boykott, weil Tibet besetzt ist. Nächstes Jahr haben wir Fußball-WM in Afrika. Da kriegen die raus, dass es da Rassismus gibt. Ja. Glauben Sie, dass nächstes Jahr irgendjemand Fußball-WM-Boykott rufen wird? Hm? Nee. Ist doch toll. Das ist wunderbar. Olympia-Boykott. Ein Empörungstsunami nach dem nächsten Jagd durchs Land und man verkommt zum Papagei der Tagesthemen. Wenn man nicht aufpasst, geht um nichts mehr. Olympia-Boykott. Wir hatten 1980 mal eine Olympiade in Moskau und da hat Amerika auch zum Olympia-Boykott aufgerufen, weil die Russen in Afghanistan waren. Tja, das ist toll. Ich hoffe jetzt nur sehr, dass dieser Obama die ganzen Kriegsverbrecher vor das Kriegsgericht stellt. Bush und den Cheney und den Rumsfeld und den Wolfowitz. 1 Million Kriegsopfer haben die auf dem Gewissen, laut Menschenrechtsorganisationen. Die Amis. Die haben nicht mal Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden. Jetzt wollen sie Leben auf dem Mars finden. Ja, wie denn? Hat ihnen dann aber auch niemand geglaubt mit den Waffen und dann haben sie versucht, uns weiszumachen, dass es ihnen um Saddam Hussein geht. Hat ihnen auch keiner geglaubt. Wenn es den Amis um Diktatoren gehen würde, hätten sie aber viel zu tun. Dann müssten sie aber halb Afrika platt machen und halb Asien. Aber gibt es in Birma Öl? Nee, nur traurige Mönche. Haben sie schon mal einen Mönch getankt? Tja. Das ist nicht lustig. Kriegen Sie nicht in die Stutzen rein, die Brüder. Das ist nicht lustig. Das war schon toll, dass so eine Öldynastie wie die Bushs ausgerechnet ein Ölland überfallen. Kann man nur froh sein, dass die Bushs keine Rotweinfans waren. Ne? Die würden heute wieder vor Saarbrücken stehen. Ich weiß nicht. Die hätten die ganze Normandie-Nummer nochmal durchgezogen. Das war schon toll. Man wird halt beschäftigt mit so einem Quatsch. Und jetzt heißt es, das ist Obamas Krieg. Das ist doch nicht Obamas Krieg, der Irakkrieg ist doch nicht vorbei. Da dürfen wir bloß gerade nicht hingucken. Die Aufmerksamkeit liegt halt ganz woanders. Aber der Krieg ist doch nicht rum. Aber das wird einfach zu Obamas Krieg dann gemacht. Das ist doch nicht Gutenbergs Krieg in Afghanistan. Das ist doch Struckis Krieg. Ja, die Zyniker sind längst in Pension. Aber es muss weitergehen. Man könnte ja sonst ein Trauma bearbeiten. Das wäre ja noch schöner. Also wird ein Trauma auf das andere Trauma gestapelt. Und wir werden beschäftigt mit Ablenkungen. Ich habe den Eindruck, dass die eigentlichen Skandale immer pervertiert werden und durch Pseudoskandälchen überlagert und verdrängt. Es war doch offensichtlich kein Skandal, dass sie Saddam Hussein wie einen Hund über Nacht hingerichtet haben. Hat sich keiner darüber aufgeregt. Stattdessen haben sie für uns diese Banalität skandalisiert, dass das jemand mit einem Handy aufgenommen hat und ins Internet gestellt hat. Was? Worum geht's? Saddam Hussein hätte nach Den Haag gehört, vor das Kriegsverbrechertribunal. Allein schon für das, was er den Kurden angetan hat. Hat das jemand gefordert? Ich kann mich nicht erinnern. Und das wäre ein Prozess geworden. Da wäre ich aber nachts für aufgeblieben, das sage ich Ihnen. Saddam in Den Haag. Aber hallo. Nach den ersten zwei Prozesstagen hätte die Familie Bush bis ins letzte Glied nach Saudi-Arabien auswandern müssen. Ja. Den haben sie uns nicht gezeigt. Solche Sachen laufen in der Regel immer nachts um zwei auf Arte oder Phoenix. Aus Gründen der inneren Sicherheit. Ja, da laufen nachts Sachen, wenn die zur Primetime laufen würden, hätten wir am nächsten Tag Revolution. Ja klar, zur Primetime dürfen die Leute höchstens kotzen mit Kerner. Natürlich, da darfst du doch nichts, das darf die Leute doch nicht aufregen, sonst kommen die nicht in den Schlaf. Irgendwas Lockeres oder was Weichgespültes. 20.15 Uhr haben wir die Wahl zwischen Tatort und Volksmusik. Also auf jeden Fall Gewalt. Also bitte. Ja, weil kein Mensch mehr sich die Moral sonntags morgens in der Kirche abholt, kriegen wir sie halt sonntags abends im Tatort. Und am Ende wird der Böse immer gefangen. Wie im richtigen Leben. So eine ganz plumpe Art der Volkserziehung. Auf Kinderniveau. Sind wir 6 Jahre alt oder was? Am Ende muss man dann immer in so ein versoffenes Kommissarsgesicht gucken, der von einem Schauspieler gespielt wird, der einen Kommissar spielt, der einen Schauspieler spielt, der einen Kommissar spielt, der einen Schauspieler spielt, der einen Kommissar spielt, der total fertig ist, weil seine erwachsene Tochter ihn schon wieder nicht besucht hat. Die junge Frau wird ihre Gründe haben, wenn ich mir das Gesicht so angucke. Aber wäre doch interessant gewesen, oder? Die Gesprächsprotokolle zwischen Rumsfeld und Saddam Hussein aus den 80er Jahren. Wäre doch von öffentlichem Interesse gewesen. Haben sie uns nicht gezeigt. Wird nicht bearbeitet, heißt jetzt Obamas Krieg und weiter geht's. Stimmt einfach nicht und kein Mensch kommt mehr nach mit dem Tempo. Aber es ist immer so, man kriegt schnell ein paar Stellvertreter vorgesetzt und ab dafür. So ein paar Strohpuppen, ein paar Sündenböcke, Avatare, Voodoo-Püppchen. Und jeder Stammtisch darf mal sein Gäbelchen reinstecken und dachte, er durfte schon mitreden. Ackermann, ein ganz beliebter Sündenbock. Wenn irgendwas mit den Finanzen nicht funktioniert, dann zerren sie den Ackermann aus seinem Büro, dann wird er ausgepeitscht, kriegt seine Apanage und kommt zurück an den Schreibtisch. Ja. Einmal im Quartal ist das so. Das ist so ein Ritual. So ein leeres, hohles Ritual, was aber so eine ängstliche, amorphe Gesellschaft strukturiert. Ja, haben wir in jedem Bereich. Ackermann ist unser Watschenbaum fürs Finanzielle. Da können wir unsere ganze Gier drauf projizieren, dann kriegt er sie. Wir haben für jeden Bereich unseren Watschenbaum und der Ackermann macht das wunderbar. Der Ackermann kriegt sein Geld nicht dafür, dass er arbeitet, sondern dafür, dass er für uns einmal im Quartal den Watschenbaum macht. Das ist der Deal, den das deutsche Volk mit dem deutschen Bankchef hat. Der weiß das auch schon. Der Ackermann, der liest sich morgens die Börsenkurse durch und dann sagt er, oh scheiße, nächste Woche muss ich ein Spiegel-Interview geben. Ja, das macht er dann auch. Und dann treffen sich wieder die gleichen drei Nasen zum Interview im Vorstandszimmer. Das ist wunderbar, da hält der Hof. Und dann lesen wir das ganz begierig, oh, guck mal da, das ist aber eine scharfe Frage. Ja. Und dann beantwortet er die einfach. Wie vor 2 Monaten schon mal. Ja. Ackermann. Ackermann ist immer noch im Amt. Ackermann wird hofiert und eingeladen überall wie ein Fürst. Ackermann ist nicht unser Problem. Ackermann ist der Klassenprimus in einem inhumanen, maroden System, aber doch nicht unser Problem. Wir freuen uns über Renditen wie verrückt. Fragen Sie mal Ihren 20-jährigen Sohn, wenn er BWL studiert, was er werden möchte. Ackermann will der werden. Ist ja klar. Und nicht Lehrer. Nee. Ackermann, der macht hier das Licht aus. Der hat Langarbeit angemeldet. Ja, der macht hier das Licht aus. Mit Helmut Schmidt wahrscheinlich. Ja. Man hätte es wissen können, jetzt wird gejammert, seit einem Jahr wird gejammert. Die blöden Banker, die haben uns betrogen. Wieso? Ohne unsere Gier wäre die Gier der Banker nichts gewesen. Wir freuen uns wie verrückt über Renditen. Das war die eigene Gier, aber jetzt will keiner Verantwortung übernehmen für die Gier der letzten 10 Jahre. Haben die nicht alleine verantwortet. Da gehören ganz viele zu. Aber jetzt geht man in die Regression zurück, möchte wieder 4 Jahre alt sein und unmündig und unschuldig. Papi, Papi, der hat mich gehauen. Ja, aber was spielst du auch mit dem Spacko? Ja, das hätte man ahnen können, oder? Verstehe ich nicht. Man kann nicht sein Leben lang Fleisch fressen und dann mit dem Gichtanfall den Metzger anzeigen. Ja. Das geht nicht. Das gehört zusammen, da musst du dann mit umgehen. Ich bin nicht gezwungen worden, Aktien zu kaufen, Sie? Nee, wie die Leute, die ihr Leben lang Kette rauchen und dann mit 80 Philip Morris anzeigen, weil sie ein Raucherbein haben. Und der Metzger verkauft nur das, was er in der Ladentheke hat, weil er nämlich Familie zu Hause hat. Der kennt sich auch nicht aus mit Gichtanfällen. Das muss man schon selber wissen. Und der Banker auch nicht, der verkauft auch nur das, was er in der Ladentheke hat, weil er nämlich auch Familie zu Hause hat und sich auch nicht mit Gichtanfällen auskennt. Hätte man alles wissen können. Das war kein Herrschaftswissen. Das war kein Geheimwissen. Überhaupt nicht. Nee. Oskar Lafontaine war doch nicht der einzige Mensch auf der Welt, der davor gewarnt hat. Nee. Ach, aber die Leute, die hören nicht die richtigen Sender. Die hören nicht Deutschlandfunk oder die hören Antenne Tralala. Ja, also jetzt Sie hier vielleicht schon, aber irgendwo müssen die Klugscheißer sich ja auch treffen. Schon klar. Aber die meisten hören halt Antenne Tralala, weil da alle halbe Stunde durchgegeben wird, wo die neuen Blitzer stehen. Ja, das muss man wissen, wenn man schnell zu seiner Bank will. Ja, das ist doch klar. Das versteht man doch. Hätte man alles wissen können. Die Leute lesen aber auch nicht die Zeit oder mal die Süddeutsche oder gar die Taz, pfui Teufel, oder gar Le Monde Diplomatique. Da steht das seit Jahren drin. Die Leute lesen Stern und Fokus und Spiegel, weil das ist schön bunt mit vielen Bildern und Hochglanz und in der Mitte schön gebunden, da kannst du auch mal eine Fliege mit totschlagen, aber da kriegst du das halt nicht raus. Darf man sich nicht wundern. Und erinnern Sie sich mal an die letzten 10 Jahre Fokus-Titelseiten. Jetzt die 50 besten Derivate, Montag am Kiosk. Jetzt in Gold anlegen, sichern Sie sich Ihre Rente in den 100 besten Papieren. Und dazwischen gab es immer Depression, Volkskrankheit. Das sind die gleichen Blätter, die jetzt die Banker anmachen. Nee, es gehört alles zusammen. So ist das immer, so ist das in ganz vielen Bereichen. So haben wir die letzten 18 Monate rumgekriegt, mit so einem Ablenkungsquatsch. Ja, jetzt versteift man sich auf Gutenberg. Wir sind überhaupt nicht mehr beim Thema, wir sind auf der Metaebene der Metaebene angekommen. Wir haben richtig Zeit für Kindergeburtstag. Ja. Aber richtig offensichtlich. Zumwinkel genau das gleiche Spiel. Zumwinkel haben sie in dem Moment aus dem Hut gezogen, als die Landesbanken Milliarden vernichtet hatten. Die standen in den Schlagzeilen, das war noch vor dem Crash. Und da hätten wir mal genauer drauf gucken sollen. Und die waren mit den Milliardenverlusten von heute auf morgen aus der Schlagzeile. Und Zumwinkel war ganz oben. Lass uns doch lieber über die 1,5 Millionen vom Zumwinkel reden. Was? Nachtigall, ich höre dir mit dem Kettenfahrzeug durch den Vorgarten fahren. Zumwinkel. Wir sind ein Volk von Steuersündern und Zumwinkel musste für unsere Sünden am Kreuz sterben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Steuerbescheid. Würde ich gern mal sehen. Den haben sie im Vorgarten abgeholt, den Zumwinkel, wie so ein Serienkiller. Und Michael Schumacher sitzt in der Schweiz und freut sich ein zweites Loch in den Arsch. Ja. Ja, so geht das. Und das sind unsere Vorbilder, die Beckers und die Schumachers. Das sind unsere Jugendidole. Zumwinkel ist eine kleine Wurst, die zu doof war, rechtzeitig in die Schweiz zu ziehen, sonst nix. Was der gemacht hat, ist vorsätzlich und unanständig, aber das ist doch keine Staatsaffäre. Wir haben vollkommen das Maß verloren. Wir müssen hysterisch reagieren auf jeden kleinen Wicht. Der hat 1,5 Millionen hinterzogen innerhalb von 10 Jahren. Für die Kohle macht Michael Schumacher seinem Geldboten nicht mal die Türe auf morgens. Worüber reden wir monatelang? Es geht um nichts. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie irgendeinen von der WestLB im Vorgarten abgeholt haben oder von der KfW. Die haben Milliarden vernichtet. Oder wissen Sie, wo Helmut Kohl seine Spenden her hat? Und der wurde zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das ist der Unterschied zwischen Geißler und Lafontaine. Asri, wir müssen uns einfach entscheiden, was wir wollen. Wir können nicht jammern, dass unsere Kinder an Alkopops krepieren und gucken jahrelang zu, wie Günther Jauch für den Regenwald säuft. Das geht nicht. Wir können nicht jammern, dass die Eisbären absaufen und der Johannes B. Kerner macht Werbung für Air Berlin Billigflieger. Das sind die netten Turbokapitalisten von nebenan. Familienkompatibel und zynisch bis in die Knochen. Die sitzen auch ganz nett mit so einem Hartz-IV-Empfänger im Interview. Ja, können die. Man kann nett und gierig sein. Doch, können die alle. Das lernen die auf der Haifischschule. Grinsen und schnappen, können die alle. Absolut, doch. Und wenn irgendwo eine verzweifelte Mutter ihr Kind aus dem 20. Stock schmeißt, der Kerner ist der Erste, der da sein Mikro noch reinsteckt. Und der Letzte, der es rauszieht. Und anschließend wird frivol gekocht eine Stunde. Und wir werden seit Jahren mit der Frage beschäftigt, wer hat Siegfried Buback erschossen? Wieso lebt Kerner noch? Das würde ich gern mal wissen. Da wird sich doch irgend so eine verzweifelte Mutter endlich finden, die das nicht mehr aushält, was er da abzieht. Der sollte Redeverbot haben, wenn es nach mir geht. Herr Kerner, solange Sie bei Air Berlin auf der Gehaltsliste stehen, haben Sie sich in Ihrer Sendung zum Thema Ökologie nicht mehr zu äußern. Herr Kerner, solange Sie für Gutfried Fleischwurst und von dieser Massentierhaltungsmafia derart viel Kohle kassieren, haben Sie bei uns keine Kochsendung mehr. Damit wir den Leuten wenigstens das Gefühl geben, sie hätten eine Haltung. Es geht um nichts mehr. Wir haben die Wahl zwischen Kerner, Beckmann und Jauch. Das ist doch keine Wahl. Drei verwahrloste Akademiker, die ihre kleine Pfadfinderseele längst an die Konzerne verscherbelt haben. Es geht um nichts mehr. George Clooney macht Nestlé-Werbung. Was? Ey, wie musst du im Kopf zurecht sein, wenn du Nestlé-Werbung machst? Ne? George Clooney ist ja nicht irgendjemand. Das ist ein politisch engagierter Mensch. Der ist in einem halben Dutzend Gewerkschaften tätig, legt sich mit den Mächtigen an und macht brisante Filme. Macht der Nestlé-Werbung? Na, auf die Frage einer kritischen Journalistin, warum er denn für diesen ekelhaften Konzern Nestlé Werbung machen würde, sagte George Clooney wörtlich, auch ein Schauspieler muss seine Brötchen verdienen. Ja, ist doch schön. Wir sind empört über die Gier der Banker, wenn unsere Helden schon gierig sind. Was willst du da mit den Bankern? Günther Jauch macht ja auch noch Werbung für Süddeutsche Klassenlotterie. Ja, Saufen und Glücksspiel, das ist toll. Ein toller Typ, der Jauch. Klar möchte die Hälfte der Bevölkerung den zum Präsident haben. Saufen und Glücksspiel, das ist doch mal eine Vision. Da ist man doch mal richtig volksnah. Herrlich. Da sitzen irgendwelche zerrütteten Eltern beim Jauch auf dem Sofa. Die 12-jährige Tochter hat sich gerade ins Koma gesoffen. Und der hört sich das auch an mit seinem professionellen Betroffenheitsgesicht. Und dann sagt er, jetzt ist Werbepause, dann kommt Krombacher Werbung. Ja. Tja, wer wird Millionär? Günther Jauch natürlich. Der ist so authentisch, da dreht's dir die Fußnägel hoch, so authentisch ist er. Und so nett und so gebildet. Bildung ist doch keine Tugend. Kommt drauf an, wo man damit unterschreibt. Das reg ich mich auf. Das ist von Stockhausen. Serenade für Mikrofaser und Frosch. Ja. So. Guck mal hier. Tja. Schön. Ach ja, jetzt ist besser. Das Auge hört mit, ne? wunderbar. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach so, bei den Frauen. Genau, dass die Religionen ja ganze Arbeit geleistet haben. Und da fällt mir eine Frage ein, die ein guter Freund mir immer und immer wieder gestellt hatte. Jahrelang hat er immer gefragt. Wann ist der Mann ein Mann? Das sind so Fragen. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du solche Fragen stellen. Nächster Ton. Ich stehe blöd rum. Mein Kopf ist leer. Und die Taschen voll. Oh, hab einen Finger im Hintern. Der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, was er erzählt. Weil er Äpfel einfach isst, aber Pampelmusen schält. Wohn im Westen, bin von der Steuer befreit. Ich geb dir kein Geld zurück. Interessiert mich nicht. Scheißegal. Nichts zu tun. Ich steh blöd rum. Mein Kopf ist leer, die Taschen voll. Ich glaube, ich lege noch mal ein Ei. Boah! Er schreibt auch die Ruhrhymne jetzt, ne? Ja, das ist großartig. Freue mich schon sehr drauf. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die glauben, dass hier die Sonne verstaubt. Echt, es gibt Klischees, die kriegst du nicht klein. Wann ist der Mann ein Mann? Das sind so Fragen. Wo ist oben? Das sind so Fragen für Grobi aus der Sesamstraße. Liebe Kinder, heute erklärt euch Grobi, wann der Mann ein Mann ist. Hier vorne ist der Mann ein Mann. Hier hinten ist der Mann auch ein Mann. Hier links ist der Mann ein Mann. Und hier rechts ist der Mann auch ein Mann. Herbert, spitz die Ohren. Here we go. Frauen kommen öfter. Frauen sind so einfühlsam. Frauen backen wie Blöde. Frauen gehen zum Elternabend. Oh, Frauen gehen pinkeln zu zweit. Bestechen durch Intuition und auch durch Duldsamkeit. Frauen küssen Frösche. Frauen lassen die Haare herab. Frauen kochen für Zwerge. Deshalb haben sie einen Massagestab. Da fällt mir mein Lieblingswitz ein. Oder kommt eine. Ganz gut. Kommt eine Frau vom Einkaufen nach Hause und auf dem Heimweg springt ein Mann aus dem Gebüsch vor sie hin und reißt den Mantel auf und die Frau: Ich hab die Schrimps vergessen. Zweite Strophe jetzt. Frauen lassen sich liften. Frauen kriegen Haushaltsgeld. Frauen haben Migräne. Frauen machen die Beine breit. Oh, Frauen sind Quoten gesetzlich. Frauen finden Mitesser auf Männerrücken ganz entsetzlich. Frauen werden bei Blut nicht gleich bleich. Innen hart und außen ganz weich. Wenn als Kind schon verkauft an den Scheich, dann ist der Mann ein Mann. Dann ist der Mann ein Mann. Frauen malen auf Seide. Frauen sind medial begabt. Frauen spielen Flöte. Frauen, sagt man, werden ausgeschabt. Oh, Frauen sind Schlampe und Fee. Frauen pinkeln keine Muster in den Schnee. Nee. Frauen werden beschnitten, Frauen sind so geheimnisvoll. Frauen haben Verständnis, Frauen finden ihre Männer toll. Oh, Hexen zuhauf auf dem Scheiter. Frauen steigen niemals auf der Karriereleiter. Frauen werden mit Heißwachs enthaart. Werden als Kind schon mit Männern gepaart. Werden in Indien als Witwe verscharrt. Dann ist der Mann ein Mann. Dann ist der Mann ein Mann. Frauen schmeißen Hormone. Frauen leiten kein Konzern. Frauen tragen Perücken. Frauen sind schön wie der Abendstern. Frauen schreiben Knöllchen. Frauen gehen zur Bundeswehr. Frauen machen Bewegung. Frauen machen es ihren Töchtern schwer. Frauen werden vergewaltigt. Frauen kriegen Magersucht. Frauen kotzen vor Kummer. Bei Frauen wird der Flug gebucht. Ihr wisst, wir lieben unsere Eier. 4,5 Minuten. Frauen beißen andere Frauen wie die Stuten. Frauen haben's schwer, nehmen's nicht leicht. Ihr seid hart, doch wir klopfen euch weich. Seid als Kind schon auf Opfer geeicht. Dann ist der Mann ein Mann. Yeah, dann ist der Mann ein Mann. Yeah. Ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole. Gesegnetes Osterfest. Hagen Rether in einer Spezialausgabe der Querköpfe am Silvesterabend, aufgenommen in Essen in der Zeche Zollverein vor gut einer Woche. Der zweite Teil des Abends, der zweite Teil dieses Programms von Hagen Rether Liebe, den hören Sie gleich nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Papst Benedikt XVI. Hat in seinem traditionellen Vespergottesdienst am Silvesterabend die Menschen zu mehr Solidarität angesichts der Wirtschaftskrise aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte im Petersdom in Rom, noch heute litten viele Familien unter der Krise und vor allem unter Arbeitslosigkeit. Um ihre Schwierigkeiten zu lindern, sei auch 2010 ein besonderer Einsatz nötig. Nur wenn sich menschliches Handeln der Liebe Gottes öffne, so der Papst, könne es auch zum, Zitat, Sauerteig für eine bessere Zukunft werden. Bundeskanzlerin Merkel rechnet damit, dass die Wirtschaftskrise noch einige Zeit andauern wird. Sie sagte in ihrer Neujahrsansprache, Deutschland habe aber die Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Als wichtige Aufgaben nannte sie einen Umbau der Wirtschaft, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Außerdem müsse trotz der Rückschläge bei der UNO-Konferenz in Kopenhagen an den Klimaschutzzielen festgehalten werden. Die Grünen kritisierten die Ansprache. Die Bundeskanzlerin hätte erklären müssen, in welchen Bereichen die Bürger mit Einschnitten zu rechnen hätten, betonte Parteichefin Roth in Berlin. Die deutschen Hoteliers haben die Entlastungen für ihre Branche durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz verteidigt. Ohne die Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% wären bis zu 150.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, sagte der Vorsitzende der Hoteldirektorenvereinigung Eisenbrei in Bad Honnef. Angesichts des Wettbewerbs in vielen Städten werde es mit Sicherheit zu Preisnachlässen kommen. Das deutsche Hotelgewerbe beschäftigt rund 1 Million Menschen. Von 27 EU-Staaten hatten bereits 21 niedrigere Mehrwertsteuersätze für die Branche festgesetzt. Bei dem jüngsten Anschlag auf eine US-Basis in Ostafghanistan sind 7 Mitarbeiter des Geheimdienstes CIA getötet worden. Wie die Behörde in Washington weiter mitteilte, wurden 6 Mitarbeiter verletzt. Die CIA leitete eine interne Untersuchung ein, um zu ermitteln, wie der Selbstmordattentäter sich Zutritt zu dem Stützpunkt verschaffen konnte. Bei dem Anschlag wurden insgesamt 8 Menschen getötet. Zu der Tat haben sich die Taliban bekannt. Sie erklärten, ein afghanischer Soldat sei beauftragt worden, den Anschlag auszuführen. In Teheran sind die Sicherheitskräfte auch heute wieder hart gegen Demonstranten vorgegangen. Das melden verschiedene Internetseiten der Opposition. Bis zum Abend weiteten sich die zunächst sporadischen Proteste offenbar aus. Betroffen seien der Wali Assar Platz im Zentrum der iranischen Hauptstadt und das Gelände der Universität. Die Polizei setzte wie in den vergangenen Tagen Tränengas ein. Dutzende Demonstranten sollen festgenommen worden sein. Unabhängige Quellen gibt es nicht, weil ausländische Reporter nicht über Kundgebungen berichten dürfen. In Nordirland hat die Polizei möglicherweise einen schweren Anschlag verhindert. Das schreibt der britische Guardian und beruft sich auf Angaben der Behörden. An einer Schnellstraße zwischen Dublin und Belfast sei ein LKW entdeckt worden. Auf der Ladefläche hätten die Beamten Material für eine 500 Kilogramm schwere Bombe gefunden. Die Polizei vermute irisch-republikanische Dissidenten als Drahtzieher, habe aber keine konkreten Gruppierungen genannt. Schon vor einiger Zeit hatten nordirische Sicherheitskräfte die Befürchtung geäußert, dass es zum Jahreswechsel einen größeren Anschlag geben könnte. Das Wetter. In der Silvesternacht an der Küste und in Südostbayern kaum Niederschläge, im Norden und nördlichen Mittelgebirge Schneefall, nach Süden hin Schneeregen, im Südosten Nebelfelder. Temperaturen von minus 4 Grad im norddeutschen Tiefland bis plus 5 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden und in der Mitte zeitweise Schneefall, im Süden noch regnerisch, minus 3 bis plus 6 Grad. Die Aussichten: am Samstag stark bewölkt, zeitweise Schneefall, minus 4 bis 0 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit deutsche Nordseeküste Ost bis Nordost 5 bis 7, Böen 7 bis 8. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Deutschlandfunk, 22.05 Uhr, die Verkehrslage mit einem Hinweis: umfangreiche Informationen zur bundesweiten Verkehrslage auf den Autobahnen bekommen Sie auf unserer Internetseite www.deradio.de. Ansonsten liegen uns zurzeit keine Meldungen vor. Deutschlandfunk, Querköpfe. Mit dem Kabarettisten Hagen Rether und seinem Programm Liebe, das wir am 21. Dezember in Essen aufgenommen haben. Den zweiten Teil hören Sie jetzt bei uns bis 23 Uhr. Hagen Rether in der Zeche Zollverein. Ist ja auch so gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ist alle wieder da? So ein paar FDP-Wähler sind nach Hause gegangen wahrscheinlich. Weiß man nie genau. Schön, dass Sie da sind. Wenn es Ihnen gefallen hat heute Abend und Sie konnten sich vielleicht nicht alles merken, dann müssen Sie einfach nochmal wiederkommen. Oder Sie holen sich mal eine CD. Die ist wunderbar, die heißt Liebe. Ganz tolles Weihnachtsgeschenk auch. Ich bin ganz glücklich mit der. Ich verkaufe sie auch ungern. Ist mir echt zu blöd. Aber der Verlag sagt: komm Hagen, mach. Die Leute freuen sich. 10 Euro können Sie gerne nach der Vorstellung. Warten Sie ein paar Minuten, ich komme dann im Bademantel raus. Die neue CD wird gerade geschnitten, wird gerade aufgenommen. So heute Abend und vorgestern in Leipzig. Und die können Sie dann nächstes Jahr kaufen, wenn die Krise vorbei ist. Nee, ist doch ganz gut. Man täuscht sich ja manchmal in dem Publikum. Und das Publikum oft genug auch im Künstler. Auch Kritiker täuschen sich. Ich habe im Sommer einen Totalverriss in der Zeit gelesen von Iris Radisch über das neue Buch von Hertha Müller, Atemschaukel. Das ist natürlich blöd dann, aber... Aber was passiert, ja, die meisten lesen ja dann auch nicht mehr zurück. Niemand täuscht sich wirklich manchmal. Das kann ich noch erzählen. Ich habe mal gespielt in Tutzing am Starnberger See. Da kam eine Dame zu mir nach der Vorstellung, Mitte, Ende 50, muss eine Landfrauenreferentin gewesen sein, irgendwas in der, die war sehr nett, in voller Montur. In vollem Wichs stand die vor mir, hatte so einen Janko Und eine Brosche und einen Hut und einen Mann am Arm. Also die hatte die Vollausstattung. Die Vollausstattung. Und die war sehr nett. Die sagte, mei, Herr Räther, ich kann es nicht so nachmachen, sagte, mei, Herr Räther, also mein Mann und mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Also wie sie es machen, so lang und diese Texte und so allein und mit dem Klavier. Also uns hat es wahnsinnig, aber gell, sie sind auch kein Deutscher. Ich sage, na, haben Sie recht, ich bin auch kein Deutscher. Hagen ist ein alter albanischer Adelstitel. Das nimmt so jemand mit auf so einem Abend. Wird es einem Angst und Bange, wirklich. Ach ja, schön, dass Sie da sind. Ohne Sie wäre der ganze Abend ja. Ich kenne das Stück ja. Ich brauche sie mehr als sie mich. Scheiß ich AG. Ich wollte ja nie Kabarett machen. Ich wollte ja immer Bauingenieur werden. Aber meine Eltern sagten immer, nix da, du bist lustig, du gehst auf die Bühne. Dann haben sie mich in so ein Kabarett-Internat gesteckt. Das war die Hölle. Jetzt sitze ich hier. Und Sie auch. Viele fragen mich, Herr Hagen, wieso machst du eigentlich Kabarett? Wieso heißt dein Programm eigentlich Liebe? Meine Mutter sagte immer, Hagen, Liebe macht blind. Mein Vater sagte immer, Hagen, Wichsen macht blind. Mir war bald klar, blind würde ich ohnehin. Also machst du Kabarett. Die brauchen da noch blinde Wichser. Ja. Ja. Ich glaube, die CIA hat es rausgekriegt. Apropos CIA, das hat auch gut geklappt, da in Afghanistan mit dem Demokratisierungsprozess. Haben die ganze Arbeit geleistet. Da läuft jetzt die dritte Staffel an, ne? Ja. Reloaded, ja. Hey, Afghanen, habt euch mal nicht so. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Demokratie gibt's nicht für gratis. Wir tun uns da auch wirklich schwer mit. Wir machen es uns nicht leicht. Das tut uns noch mehr weh als euch. Wahnsinn. Wenn ihr mal... Also, es ist mittlerweile bodenlos. Wenn ihr uns bei uns mal die Zeitungen lesen könntet, wie bei uns die Intellektuellen sich gegenseitig runterschreiben deswegen. Pazifismus ist schon wieder ein Schimpfwort bei uns. Jetzt könnt ihr auch mal einen Beitrag bringen. Das erzählen wir denen allen Ernstes. Das ist toll. Hey, Afghanen, eure Leichen heißen bei uns Kollateralschäden. So machen wir es immer. Wenn wir einen Schmerz nicht aushalten können, erfinden wir einfach ein Wort. Und wenn wir das Wort Kollateralschaden schon im Zweiten Weltkrieg gekannt hätten, müssten wir uns heute nicht mit Erika Steinbach rumschlagen. Sind wir noch ganz dicht? Das muss man sich mal von außen angucken. Da wird einem speiübel. Dabei hat Afghanistan uns nie interessiert, aber die Schräglage, die wir heute haben, die hat schon schräg angefangen. Wissen Sie noch, wie das war 2001? Da waren Moslems halt Zeitgenossen, ne? So. Hier, die haben halt hier gewohnt und so und haben im Hinterhof gebetet und so. Erinnern Sie sich noch an Ihr Gefühl? Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, was Sie hatten vor dem 11. September zu den muslimischen Mitbürgern? Erinnern Sie sich noch? Es war ziemlich indifferent. Die waren halt auch da und so, aber wissen Sie noch? Man kann es kaum ergreifen, das Gefühl, was bisher immer herrschte. Und dann ging das los. Jetzt können wir froh sein, dass wir hier keine Volksentscheide in Deutschland haben, sonst müssten wir uns auch schämen. Aber die haben gewonnen. Bush und Bin Laden haben gewonnen. Die Schweiz hat kapituliert und die Angstpropaganda gesiegt. Bin sehr froh. Und dann 2001 gab es dieses World Trade Center Unglück. Können Sie sich noch dunkel erinnern? Und danach haben die Amis sofort beschlossen, Afghanistan zu bombardieren. Wissen Sie noch? Ja, und alle waren dafür sofort. Nur die PDS nicht. Die PDS hat sofort den Stopp der Luftangriffe gefordert und wurde am nächsten Tag ausgeschlossen von allen Beratungsgesprächen. Das galt als unamerikanisch, als antiamerikanisch, ja, als unpatriotisch. Jeder, der nicht dafür war, wissen Sie noch? Uli Wickert musste fast seinen Hut nehmen, weil er sich offen gegen Bush gestellt hat. Der musste sich öffentlich entschuldigen damals, der Wickert, sonst hätte er gehen müssen. So eine Stimmung herrschte hier. Und dann haben wir 8 Jahre gebraucht, bis der Stern uns diesen September anbrüllt, raus aus Afghanistan. Ja, wieso dauert das immer 8 Jahre, bis das im Mainstream angekommen ist? Was hätten wir da Blut sparen können und Kosten und CO2. Für das, was wir da an CO2 rausgeballert haben, hätten wir 700 Jahre Glühbirnen laufen lassen können. Was das kostet. Aber wieso dauert das immer 8 Jahre, bis sowas dann gedacht und geäußert werden darf? Gut, der Stern macht das in seiner üblichen, frivolen, zynischen Art. Die anderen Themen sind dann hier kurz noch aufgelistet aus dem Heft. Nackte Lust, warum sich immer mehr Menschen komplett rasieren und Gourmet-Journal, Schlemmerreisen durch die Welt. Ja. So sieht's dann aus, wenn dieses echte Thema im Mainstream angekommen ist. Aber wir hätten uns da recht was sparen können. Und Afghanistan hat uns nie interessiert. Jahrzehntelang hat uns die Zivilbevölkerung in Afghanistan überhaupt nicht interessiert. Nicht die Bohne. Was interessiert uns die Zivilbevölkerung in Haiti? Oder wie es den Frauen im Iran geht? Sollen wir jetzt den Iran bombardieren, weil es den Frauen da mies geht? Die Zivilbevölkerung in Nordkorea, interessiert die uns irgendwie? Interessiert uns die Bevölkerung in Afrika, wie es den Frauen in Afrika geht? Überhaupt nicht. 70.000 Frauen krepieren jedes Jahr, weil sie illegal abtreiben müssen. Millionen Frauen bleiben deshalb verstümmelt zurück, hauptsächlich in diesen katholischen armen Ländern. Ja, sollen wir jetzt den Vatikan bombardieren? Hä? Wollen wir das machen? 70.000 Frauen. 70.000. Jedes Jahr, immer schon, seit Ewigkeiten. Die interessieren uns gar nicht. Da ist der Fokus nicht drauf gelegt. AIDS ist eine Volksseuche in Afrika, weil der Vatikan beschlossen hat, dass Kondome nicht schützen. Ja, wird da irgendwie Wirtschaftssanktionen gegen den Vatikan ausgesprochen? Das leisten wir uns locker. Locker, weil eben es keinen südafrikanischen Bischof gibt, der Selbstmordattentäter losschickt. Braucht er auch gar nicht, weil die Gesetze bis nach Swasiland greifen, still und heimlich. Aber das ist doch keine Empörung uns wert. Aber Amerika hatte beschlossen, Afghanistan ist schwierig. Wir befreien doch auch nicht die Iraner, oder? Tun wir doch nicht. Können wir doch gar nicht. Interessiert uns das, dass 500 Millionen indischer Frauen in der Vorhölle leben? In einem Kastenwesen? Das ist undemokratisch und hat mit Menschenrechten nichts zu tun. Interessiert uns das irgendwie? Rührt uns das? Wird darüber gesprochen? Bei Plasberg oder Anne Will? Tut uns doch nicht weh. Kein Stück. Im Gegenteil, das ist ja, die haben ja auch die Atombombe. Weil das eine stabile Demokratie ist. Ja. Also was ist an Afghanistan dran, dass wir da unbedingt denen was einpeitschen müssen? Nämlich gar nichts. Amerika hat das beschlossen und so läuft das dann. Ja klar, zacka, zacka. So war das mit Vogelgrippe auch. Vogelgrippe ist hochgejatzt worden, völlig unerheblich das Ganze. An der Vogelgrippe sind 100 Menschen gestorben in 10 Jahren. Hat uns nicht interessiert. Interessieren uns die 2 Millionen Malaria-Toten jedes Jahr? Das rührt uns kein Stück. Und da müsste man nicht mal ein Land überfallen, da müsste man nur ein paar Fliegengitter hinschicken. Interessiert uns, dass 2 Millionen Leute an Durchfallerkrankungen krepieren? Und die 70.000, wie gesagt, Katholikinnen interessieren uns auch nicht, kein Stück. Aber Donald Rumsfeld hatte damals Tamiflu-Aktien und Tamiflu musste verkauft werden. Deswegen war die Vogelgrippe auf einmal das Schwierigste. Weiß eigentlich noch jemand, wie es der Schweinegrippe geht? Es geht um nichts mehr. Die Dinge drehen sich im Kreis. Seit dem 11. September eigentlich ist nichts mehr passiert. Das Letzte, was passiert ist, war 11. September. Nachdem hat sich alles im Kreis gedreht, habe ich den Eindruck. Interessiert uns gar nicht. Afghanistan, kein Stück. Wir stampfen jetzt seit Jahrhunderten durch die Welt wie die Dreckschweine. Jetzt wedeln wir ganz bigott mit der Demokratie seit vorgestern. Wieso? Glauben wir, wir kommen durch damit? Hey Leute, jetzt alles anders. Wir ändern jetzt während des Spiels die Regeln. Wir wollen jetzt bloß noch eure Rohstoffe und eure Töchter ficken. Ansonsten brauchen wir nichts. Kauft uns eure Autos ab und kauft uns noch das Saatgut ab und vielleicht noch Waffen und Wasser haben wir jetzt auch mit RWEs Hilfe haben wir das jetzt privatisiert, das verkaufen wir. Aber ansonsten wollen wir jetzt in Ruhe unsere Geschäfte machen. Hör doch auf mit diesen blöden Attentaten. Wir glauben das ernsthaft, dass wir damit durchkommen. Stellen Sie sich vor, das wäre andersrum. Stellen Sie sich vor, hier würden ständig asiatische Rentner einfliegen und unsere Töchter ficken. Hä? Und die Söhne könnten nichts machen, weil sie Fußbälle nähen müssten für die asiatische Champions League. Ja, da gibt es doch den einen oder anderen Vater im Saal, der über einen Sprengstoffgürtel nachdenken würde, oder? Ja, und wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns das vorstellen, wie sich der Rest fühlt. Das ist immer noch die uralte Nummer, die erste Welt gegen den Rest. Nur ein bisschen sublimiert in Afghanistan mit Brunnen und mit Amnesty. Das ist das alte Spiel. Wir sind schlauer als ihr. Was reg ich mich auf? Soll mal ein bisschen mehr Musik machen. Das Gequatsche geht mir auf den Sack. Ne? Echt? Ist auch viel leichter Musik machen. Da wird man nicht so heiser. Hat nicht so viel Feinde. Aber sie würden halt hier nicht sitzen. Ist ganz schwer. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt mal einfach Musik machen. So ein Imagewechsel ist ganz schwer, wenn man so in so einer Schublade drinsteckt. Ja, das sieht man bei vielen Kollegen. Und wenn sie ins ernste Fach wechseln wollen oder wenn sie ins komische Fach wechseln wollen. Ganz schwer, das macht das Publikum nicht mit. Gehen die nicht mit, die Leute. Du bist so einmal drin, dann bist du eine Marke. Du musst das bedienen. Ist doch nicht lustig. Ach, ist doch nicht lustig. Ist nicht lustig. Aber Lachen ist gesund. Deswegen lachen wir uns ja auch krank. Ja, lachen uns tot. Wenn wir uns alle totgelacht haben, dann gibt es niemanden mehr, der in unseren Gräbern weint. Ist lustig. Aber Hagen, ihr lebt doch, ihr lebt doch. Ihr lebt doch von dem Lachen. Quatsch, wir leben von dem Schmerz hinter dem Lachen. Ist nicht schlimm, Schmerz aushalten. Ehrlich. Muss man gar nicht weglachen. Geht gut. Aber irgendein Blödmann hat offensichtlich mal die Losung rausgegeben, dass wir alles verlieren dürften, nur nicht unseren Humor. Und so ist es ja dann auch gekommen. Lustig. Pointen. Nichts leichter als Leute zum Lachen bringen. Das ist wahnsinnig leicht. Wirklich. Jeder Depp kann das. Sieht man ja. Mach mal die Glotze an. Die Leute zum Weinen bringen, ist der Witz, glaube ich. Das ist die echte Pointe, glaube ich. Schauen wir mal. Wir müssen dann auch nicht 900 Leute sein. Ganz schön, von Piano Schmitz hier, glaube ich. Ich habe ja mal in Essen Musik studiert. Da hörst du nichts mehr von. Hat Jahre gedauert, das wieder rauszukriegen. Oh, gleich 10:30. Boah. Früher konnte ich nur bis 10 spielen, weil die Leute am nächsten Tag Arbeit hatten. Irgendwann spiele ich durch. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were again? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice the crying earth, the weeping shore? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice the crying earth, the weeping shores? Sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. His broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Nicht meine Art, mich aufzuregen. Ich bin ja eigentlich ein ruhiger Mensch. Ich bin ja auch Sitzpinkler. Das Tolle am Sitzpinkeln ist ja, dass das so leise ist. So lautlos. Du setzt dich hin, das Ding hängt im Wasser und los geht's. Was ist denn? Bei Ihnen nicht? Ist immer blöd in der ersten Reihe, ja. Ich hatte mal einen ganz spontanen Gast in der ersten Reihe, der sagte, bei mir hängt es ins Wasser, wenn ich stehe. Das sind so Albtraumgäste. Die sind noch witziger. Der hatte keine kurzen Beine, nix. Aber darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Das ist das mächtigste Mantra, was wir kennen. Das ist nicht zynisch, aber Zynisch sind ganz andere Sachen. Zynisch, wissen Sie, was zynisch ist? Zynisch ist Wurst im eigenen Darm. Ja, das ist zynisch. In der Metzgerei können Sie was lernen über Zynismus. Da hängt der meterweise gekühlt rum. Die Sau künstlich befruchten, die Ferkel mästen, schlachten, mahlen, zurückstopfen in ihren eigenen Darm und dann Gesichtsmortadella. Das ist zynisch, ja. Zynisch sind immer die Sachen, die wir gar nicht merken. Gammelfleisch, das geschieht uns recht. Alle paar Monate haben wir Gammelfleischskandale. Und Sie sagen, es sind nur 10% gefunden worden, die übrigen 90% sind längst an uns verfüttert. Ja. Weil wir schon morgens anfangen, dieses Zeug in uns reinzumümmeln. Wo steht das denn geschrieben, dass wir hier flächendeckend mit Leberwurst versorgt sein müssen? Gibt es hier ein Menschenrecht auf Leberwurstbrot oder was? An jeder dämlichen Autobahnraststätte dieser Republik gibt es Holzfällersteaks. Wieso? Gibt es da Holzfäller? Gibt es da große Gruppen von kräftigen jungen Männern, die seit Wochen schwer im Wald arbeiten, nichts gegessen haben? Da halten übergewichtige Diabetiker mit Bluthochdruck an und schlappern sich diesen Separatorendreck rein, bis sie platzen. Und sie platzen alle. Sie platzen alle. Macht nur kaputte Gelenke und ein dickes Gesicht. Wem nützt das? Hast du mal gesehen? Hast du mit 60 Koteletts im Gesicht hängen? Das, ja, musst du mal gucken, wie die Fleischfans aussehen mit 60. Haben Sie schon mal so einen Tiertransport gesehen? Ja, da isst man doch kein Mettbrötchen mehr hinterher. So viel Senf kannst du da gar nicht draufpacken. Das ist eklig. Da stehen die auf ihren abgebrochenen Beinen rum, die Viecher. So kommt doch nie auf den Frühstückstisch, oder doch? Nur damit wir jeden Tag bergeweise diese Tierkadaver in uns reinschaufeln, wie die Geistesgestörten. Da hat die Fleischindustrie jahrzehntelang ganze Arbeit geleistet. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ja, aber für wen? Gib dem Jungen Fleisch. Warum? Er ist gesund. Wir glauben halt immer noch, wir sind in den 50er, 60er Jahren. Wer weiß, ob es morgen noch was gibt. Lass uns schnell noch eine Wurst essen. Warum? Grillen ist Hobby in Deutschland. Grillen. Grillen. Grillen. Grillen. Was macht ihr morgen? Wir grillen. Warum? Pff, Tradition. Ach so, dann. Gibt Grillwerbung für Grills, die man kaufen kann. Warum? Gibt überall Grills zu kaufen. An jeder Tankstelle kannst du Grills kaufen. Wir haben in Deutschland noch nie Grillmangel gehabt. Noch nie. In jedem scheiß Bauhaus haust du dir deine scheiß Schienbahn an den scheiß Grills an. Baumärkte sind randvoll mit Grills. Da stehen dann den ganzen Sommer traurige, schwitzende Männer vor, schmeißen sich pfundweise dieses tote Protein auf die Kohlen. Anschließend müssen sie tagelang furzen wie die Klingonen, verstehst du? Diese Fleischindustrie macht uns zu Barbaren. Unsere Kinder werden immer fetter und wir haben Gammelfleischskandale. Das Gammelfleisch liegt bei uns zu Hause auf dem Sofa rum. Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Und wir wissen alles, immer schon. Wir wissen alles, immer schon. Ist immer schon bekannt. Wir wissen, dass man ganz viel Getreide braucht, um ganz wenig Fleisch rauszukriegen. Veredelung heißt das. Verelendung müsste das heißen. Weiß ich schon seit 25 Jahren, habe ich in der 8. Klasse in Erdkunde gelernt. Wir wissen, dass 30% der gesamten CO2-Belastung aus der Massentierhaltung kommt. Wissen wir. So viel Permafrost kann in Sibirien gar nicht abtauen, wie wir Frikadellen fressen müssen. Wissen wir. Wir saufen auch Milch, als ging es um unser Leben. Erwachsene Mitteleuropäer saufen literweise Kuhmilch wie Wasser für ein paar Cent. Warum? Haben Sie schon mal so ein entzündetes Euter gesehen von so einer Hochleistungskuh? Da würden Sie sich aber 6 von Ihren 7 verschissenen Latte Macchiato am Tag sparen. Wie kommt's dazu? Auf jeden Cappuccino müssten wir so einen Aufkleber haben mit so einem vereiterten Kuhäuter drauf. Ja. Haben wir vollkommen das Bewusstsein verloren? Unsere durchgedrehte Agrarministerin heißt Ilse Aigner und die hat vor einigen Monaten gefordert, jeder erwachsene Deutsche möge doch bitte einen Liter Milch pro Woche mehr trinken. Damit der Preis stabil bleibt. Ja, die ist immer noch Agrarministerin, die Frau. Gelernte Hubschraubertechnikerin. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir fliegen auch nach Neuseeland für ein Apfel und ein Ei. Fürs Weihnachtsgeld kommst du im Sommer 6 Wochen nach Neuseeland. Warum? Sie wollen ans andere Ende der Welt, junger Mann. Kostet 40.000 Euro. Da sparen Sie Ihr Leben lang drauf. Dann können Sie mit 60, 70 oder 80 mal Urlaub machen am anderen Ende der Welt. Ist das nicht wunderbar? Die meisten Menschen kommen nicht aus ihren Dörfern. Sie dürfen ans andere Ende der Welt. Das ist doch fabelhaft. Wir verbraten badewannenweise Kerosin, um nach Neuseeland zu kommen. Wissen Sie warum? Weil da die Natur so schön ist. Ja, da kriege ich einen Kackreiz drauf. Was haben wir eigentlich vor? Die schaffen es ja offensichtlich nicht in Kopenhagen. Wissen wir schon selber. Für 70 Euro nach Bilbao ins Guggenheim-Museum. Mit 2 Übernachtungen. Warum? Nur weil es möglich ist? Ist doch kein Grund. Ja, ist halt billig. Ja, ukrainische Zwangsprostituierte ficken ist auch billig. Tut man aber nicht. Das ist einfach unethisch. Tja. Aber es ist immer noch ein Statussymbol. Fliegen ist immer noch wichtig. Die Ayurveda-Massage in Indien. Du, ich muss mir meine innere Balance in der Ayurveda-Massage in Indien holen. Tja, du kriegst gleich innere Balance. Wir sind doch nicht ganz dicht. Und den Rest des Jahres jammern wir über die schlechte Ökopolitik von Frau Merkel. Ja, wie haben wir es denn? Und lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Du Hagen, ich muss raus, also einmal im Jahr, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich muss hier wirklich mindestens einmal im Jahr, ich kann mich zu Hause nicht erholen. Zu Hause kann ich mich nicht, wieso? 50.000 Jahre konnten sich Menschen zu Hause erholen. Seit ungefähr 13 Jahren geht das nicht mehr. Was? Wofür? Das macht auch kein Stück weltoffener. Die Leute, die dauernd Urlaub fliegen, die sind überhaupt nicht weltoffen. Die fliegen dahin und dann hocken sie in Gomera auf dem Strand und gucken, wie die armen Schweine mit ihren Booten ankommen. Du, da gibt's einen Deutschen, da gehen wir immer gern hin. Das Essen, da kannst du ja sonst gar nicht essen. Macht überhaupt nicht weltoffen. Du knallst dich dahin mit deinem Koffer und dann kommst du braun zurück. Du bist genauso ignorant als wie zuvor. Eine Freundin von mir sagt, sie hätte jetzt gehört, die Malediven saufen ab wegen der Klimaerwärmung. Sie ist dieses Jahr noch mal 2 Wochen an Weihnachten da, weil sonst sind die weg. Hat sie gesagt? Ja. Bleiben Sie einfach mal zu Hause. Wann sollen wir denn anfangen damit? Verboten wird das nicht. Das wird nicht verboten, das können nur wir regeln. Bleiben Sie mal zu Hause. Lassen Sie sich nicht von Ihrem konservativen, reaktionären, spießigen Nachbarn was einreden. Es ist überhaupt nicht doof, zu Hause Urlaub machen. Nee, der hat den Schuss noch nicht gehört. Und das gilt immer noch als hedonistisch und als besonders cool, wenn man sich da nicht drum schert, um die Klimaerwärmung und um den ganzen Quatsch. Das ist immer noch spießig. Quatsch. Bleiben Sie zu Hause. Backen Sie einen Strudel mit Ihren Kindern und einen Christstollen. Schöne Badewanne, Kerze an, Tee. Arsch ruhig halten, kaufen Sie sich eine Fanny Van Dannen CD und freuen Sie sich mit Ihrer Familie. Ja. Wissen Sie, so wie früher immer. Ach ja, was reg ich mich auf. Ja, die Politiker schaffen es ja offensichtlich nicht, also müssen wir ran. Man muss das ächten, man muss das viel mehr ächten. Was rege ich mich auf? Angstblüte heißt das bei Pflanzen, was wir machen. Angstblüte. Wenn so eine Pflanze merkt, sie kann nicht mehr, dann treibt sie nochmal richtig aus. Ist nicht lustig. Ist aber egal. Scheiß auf die Pointe. I hate this point and fuck. So einfach. Jeden Morgen wache ich auf und denke, Gott sei Dank bin ich bei den Guten. Ich habe nur wahnsinnig Angst vor dem Stalinismus. Ja, so ist das hier in Europa, in der Mercedes-Werbung, in der wir leben. Alles ist gut. Wenn die Türen zu sind, hörst du nichts mehr von draußen. Ein paar Airbags und ab dafür. Die Spanier und die Italiener halten uns die Afrikaner vom Hals, bis Lampedusa platzt. Über die Alpen kommen die nie wieder. Die Elefanten haben wir alle abgeschossen. Weil wir schlau sind. Weil wir die Schlauesten sind. Ansonsten weiß man wenig. Ich bin manchmal erschütternd, wie wenig ich weiß. Sie würden staunen, was sie alles nicht wissen. Die haben zum Beispiel rausgekriegt, es gibt in Nordafrika einen Nomadenstamm, der nennt sich jetzt genauso wie ein Modell von VW. Ja, die haben nicht mal eigene Namen, die armen Schweine da. Die klauen uns alles, verstehst du? Die können nichts selber. Genau wie die Chinesen. Ein diebisches, gelbes Pack, die Chinesen. Das ist ekelhaft. In jedem zweiten Spiegel kannst du lesen, was für Diebe die sind. Die klauen alles, jedes deutsche Patent. Die können nichts selber. Die Chinesen sind eine vollkommen rückständige Kultur. Die klauen wie die gelben Raben, klauen die. Wirklich wahr. Zum Beispiel Lang Lang. Kennen Sie Lang Lang? Diesen jungen chinesischen Pianisten. Ich finde den ja brillant. Die haben rausgekriegt, das ist alles geklaut. Von Chopin, von Beethoven, von Mozart. Ja. Kein einziges Stück von ihm selber. Nix. Der lässt sich hier abfeiern, verstehst du, mit den ganzen deutschen Komponisten. Tschaikowski, Rachmaninow, Mussorgsky, Ravel. Kein einziges Stück von ihm selber. Es ist wirklich unappetitlich. So ist das halt hier in der Mercedes-Werbung, in der wir leben. Südamerika weiß ich auch nichts drüber. Irgendeiner heißt da Chavez oder Chavez. Da sind sich nicht mal die Nachrichtensprecher einig. In Mexiko weiß ich nur, dass die da verhungern, weil die hier täglich Brot nicht mehr backen können. Wegen Mais. Keine Tortillas mehr möglich, wegen Maispreis. Der Biosprit hat den Mais in die Höhe getrieben. Zu teuer. Biosprit. Ist der Mann bekannt, der diesen Biosprit erfunden hat? Kann man den vielleicht googeln und teeren und federn? Geht da was? Oder in Maisöl frittieren. Du, verdammt, das Erdöl wird langsam zu teuer. Was tanken wir demnächst? Lass uns doch jetzt mal Lebensmittel vertanken. Oh, super Idee. Aber nicht unsere Lebensmittel, deren Lebensmittel. Ja sicher, war ja auch deren Erdöl. Das ist sehr folgerichtig. Du, der neue Ford Focus verbraucht nur 5 Liter Gänseleberpastete auf 100. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was hier los wäre, wenn die Mexikaner unsere Lebensmittel vertanken würden. Tun wir aber nicht, weil wir uns gar nichts mehr vorstellen. Weil die Empathie uns längst abhanden gekommen ist mit der wachsenden Gier. Kuba, weiß ich nichts drüber. Kuba? 2 Brüder, einer ist krank. Ja, der im Jogginganzug, der ist krank. Ja, so ist das halt hier in der Mercedes-Werbung, in der wir leben. Wir haben einfach richtig viel Zeit. Wir können irgendwelche Kopftücher verbieten. Ist doch toll. Kann man diese Frauen mal in Ruhe lassen? Woanders müssen sie es tragen, hier müssen sie es ausziehen. Was soll der Schwachsinn? Kann man es mal sein lassen? Wir haben Angst vor dem eigenen, sonst vor nichts. Und diese Kopftuch tragenden Mädchen, das kann ich langsam. Und diese Kopftücher haben keineswegs ausschließlich was mit Unterdrückung zu tun. Das hat auch was mit Stolz und Identität zu tun. Und oft sind es auch diese jungen Frauen mit Kopftuch, die viel besser Deutsch können und viel besser integriert sind als ihre vollkommen überassimilierten, bauchnabelgepiersten Arschgeweihschwestern. Aber so. Ja. Aber so wollen wir den Türken haben. Dumm und gefährlich. Der soll Döner fressen und Bushido hören, dann weißt du auch, wo er ist, wenn du ihn brauchst. Ja. Zeche Karl ist zu. Herzlichen Glückwunsch. Auf kleiner Flamme wird gekocht. Na klar. Da haben wir zwei Vorzeigetürken, Cem Özdemir und Fatih Akin. Das muss reichen für so ein Land. Jetzt seit neuestem liest man Orhan Pamuk. Auch als Hörbuch. Alle anderen mit Kopftuch, das sind wahrscheinlich Bin Ladens Bräute. Entweder sind die total unterdrückt oder total gefährlich. Entweder müssen wir sie retten, ob sie wollen oder nicht, oder wir müssen Angst vor ihnen haben. Geht's noch? Kein Mensch braucht Zwangsheiraten auf der Welt. Müssen wir deswegen gleich immer über Kopftuchverbote nachdenken? Muss man immer alle Kinder mit den Bädern ausschütten, bevor man sie über einen Kamm schert? Ist doch nicht jeder gläubige Katholik gleich ein pädophiler Holocaust-Leugner. Ja. Ja, wo sehen wir die Gefahr eigentlich? Der Balken im eigenen Auge. Verbieten wir etwa Fußball, bloß weil Hooligans Menschen totschlagen? Oder verbieten wir Alkohol im Straßenverkehr, bloß weil dauernd Menschen sterben? Ist doch keine Gefahr. Aber bei den Türkinnen, da gucken wir ganz genau weg. Und die retten wir, auf Teufel komm raus. Wir sind die Herren der Welt mit der besten Moral. Steht doch überhaupt nichts im Koran von Burka-Pflicht. Ja, steht auch nichts in der Bibel von Kondomverbot. Tja, was soll der Quatsch? Wir haben reichlich zu tun mit den eigenen Fundamentalisten. Wenn jeder sich um seine Fundamentalisten kümmern würde, wäre für alle gesorgt. Da haben wir reichlich Arbeit noch. Naja, was rege ich mich auf. Die Türken sollen sich mal anpassen. Die sollen mal endlich die Sprache lernen. Die leben jetzt seit 45 Jahren mit uns. Kann hier irgendjemand einen Satz türkisch? Ein türkisches Gedicht, ein türkisches Lied, irgendwas? Die Türken machen einen Taxischein in Berlin. In Berlin ist der schwerste Taxischein in ganz Europa zu machen, habe ich mir sagen lassen. Und die türkischen Fahrer fahren sie punktgenau in eine der zahlreichen Bismarckstraßen und eine der zahlreichen Kurfürstenstraßen, die es da gibt. Da schlackern die mit den Ohren, die Berliner Taxifahrer. Wenn sie in die Türkei auswandern würden, würden sie in Istanbul einen Taxischein machen? Ich nicht. Ich würde irgendwo im Hinterhof Gemüsekisten stapeln und hoffen, dass mich keiner anspricht. Aber hundertprozentig. Die sollen sich mal anpassen. Du, die reden ja gar nicht mehr. Die dritte Generation, die kann ja gar kein Deutsch mehr. Hier haben wir uns je dafür interessiert, was sie uns zu sagen haben. Die müssen in der 9. Klasse Hartz-IV-Anträge ausfüllen und werden nur verachtet von jeder Kassiererin, weil man nicht weiß, ob die jetzt gleich irgendwie sonst was machen. Jahrzehntelang haben wir uns nie interessiert für ihre Dichter und ihre Lieder. Die sollten hier arbeiten und nicht reden. Komisch, dass die jetzt gar nicht mehr reden wollen. Ja, wir haben doch die Integrationspflicht. Wir werfen denen jetzt vor, dass sie sich nicht integriert haben. Wir, 98% der Bevölkerung, werfen den 2% vor, die wir geholt haben, dass sie sich nicht integriert haben. Wir können uns richtig mal was schämen in der Runde. Stellen Sie sich vor, Sie stecken Ihr neues, kleines, dreijähriges Kind in einen neuen, kleinen Kindergarten. Und der Kleine steht nach einem halben Jahr immer noch allein in der Ecke rum. Da kriegen Sie aber ein richtiges Horn. Und die Kindergärtnerin erzählt Ihnen dann aber noch, dass der Kleine sich ja gar nicht integrieren wollte. Ja. Ja, da möchten die Frau an die Wand nageln. Zu Recht. Da können wir froh sein, dass das noch nicht längst passiert ist. Die gehen einfach dann. Wussten Sie, dass 40% aller türkischstämmigen Akademiker zurück in die Türkei gehen nach dem Studium? Die sind hier geboren und haben hier studiert und gehen zurück, weil sie den täglichen Wahnsinn nicht aushalten. Das hat offensichtlich nichts mit Bildung und auch nichts mit Wohlstand zu tun. Die können diesen täglichen Irrsinn nicht aushalten. Diesen subtilen Rassismus und den manchmal unsubtilen Rassismus. Da brauchen die auch gar keinen Günther Wallraff für. Das wissen die seit Jahrzehnten. Ja. Wussten Sie, dass man in Deutschland mit einem nicht-deutschen Namen 8-mal so viele Bewerbungen schreiben muss, als hätte man einen deutschen Namen? Auch das gibt es weltweit nirgendwo anders, nur hier. Auch dafür kriegen wir von der UNO immer die schlechtesten Zeugnisse. Interessiert das? Und wir peitschen den anderen Völkern ein, in welcher Geschwindigkeit sie sich gefälligst zu demokratisieren haben. Wie kommen wir dazu? Uns wurde die Demokratie vor schlappen 60 Jahren von den Alliierten hinten und vorne reingesteckt. Mit Trichter und Klistier haben die uns demokratisiert. Wir konnten gar nicht so schnell schlucken, wie die das Zeug in uns reingepackt haben. Kurz davor hatten wir noch die schlimmste Diktatur aller Zeiten. Und jetzt laufen wir wie die Klugscheißer und Oberlehrer durch die Welt, als hätten wir den Scheiß erfunden. Geht's mal einen Gang runterzuschalten? 4. Wir haben's nötig. Hat nicht jedes Land einen Marshallplan im Hintern stecken bis zum Anschlag? Es gibt tatsächlich Länder auf der Welt, die sich aus eigenen Kräften demokratisieren müssen. Ja. Und die Türkei hält sich verdammt wacker für die Tatsache, dass sie seit Jahrzehnten wunderbar der Flugzeugträger für die NATO ist. Und dass sie uns seit Jahren die alten Leopard 2 Panzer abkaufen. Hey, ist jetzt alles mal gut. Ihr müsst euch jetzt auch noch mal demokratisieren. Macht mal hinne. Ja. Du, die haben ein Problem mit ihrem Nationalismus. Ja, sicher. Da guckst du einmal rund ums Mittelmeer und da hast du nur Nationalisten und Chauvinisten rumsitzen. Bloß die einen haben Öl und die anderen heißen Berlusconi. Interessiert das? Aber die Türken, die haben aber richtig drauf. Die Türken. Ich finde, die halten sich ganz gut. Aber wir haben einfach irgendwie so ein Problem. Das Fremde ist irgendwie unappetitlich. Neulich kam ein Mann auf der Straße auf mich zu und sagt: Herr Räther, wissen Sie, was hier unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ja. Ich sag vielen Dank fürs Gespräch. Es ist abgrundtief. Und die Hetze hat funktioniert. Dieses Jahr haben wir sehen können, dass in einem Dresdner Gerichtssaal eine junge Mutter abgestochen wird. Ja, das funktioniert. Es kommt ganz unten an. Früher hieß das Ausländer raus und kam von ganz unten. Heute heißt das Islamkritik und kommt von ganz oben. Und alles wird pauschaliert, bis der Arzt kommt. Worauf warten wir noch? Ja. Naja, aber so ist das halt hier in der Mercedes-Werbung, in der wir leben. Die Türkei jedenfalls ist nicht in der EU, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt hat. Jetzt ist erstmal Rumänien drin und Bulgarien, weil sie die Bedingungen erfüllt haben. Ja, sicher. Irgendwo musst du das Geld auch waschen, bevor du es in die Schweiz zum Trocknen aufhängst. Natürlich, das ist wunderbar. Bei aller Liebe, bei aller Freundschaft muss man auch sagen, dieses türkische Regime, diese türkische Regierung da, die ist auch korrupt und marode bis in die obersten Etagen, völlig verfilzt. Die haben da beispielsweise aktuell einen Minister sitzen, der hat vor Jahren schon mit Waffenhändlern Geschäfte gemacht. Dann hat er sich vor so einem Waffenhändler 100.000 in so einem Briefkuvert geben lassen, dann wusste er von nichts, dann gab es Untersuchungsausschüsse, dann hat er gelogen und seinen Terminkalender nicht mehr gefunden, sämtliche Mitarbeiter in Misskredit gebracht, es war ein Elend. Der ist da aktuell, ist der Finanzminister. Schüblü heißt er. Schüblü. Vülüfkü Schüblü. Solange die Türken ihre Hausaufgaben nicht machen, haben die hier nichts verloren. Sowas gäbe es bei uns nicht. Das hier ist eine christliche Veranstaltung. Hier in der Mercedes-Werbung, in der wir leben. Die Kinder heißen heute Kids und tragen wieder Che Guevara-T-Shirts. Haben zwar keine Ahnung, wer das war. Immer weißt du, wen Chicken Vara war. Wen? Chicken Vara. Hat er nicht den Latte Macchiato erfunden? Doch, natürlich. Wir leben ja auch in einer Mercedes-Werbung. Der Sport auf NTV wird uns präsentiert vom automatischen Garagentor von Novo Ferm. Das haben wir uns verdient. Soweit haben wir es gebracht, dass der Sport uns jetzt von Garagentoren präsentiert wird. Wir haben ja auch Darmbakterien im Joghurt. Absichtlich. Zu Gast bei Freunden. Ist das fertig? Stellen Sie sich vor, Sie müssten einem Inder erklären, dass wir absichtlich Darmbakterien ins Essen tun. Wie abgefuckt kann man eigentlich sein? Wie am Ende. Wir glauben auch alles. Wir glauben auch, dass in Kinderschokolade das Wertvollste aus einem Viertelliter Milch ist. Und Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und der Zitronenfalter faltet Zitronen. Doch, ich glaube, die CIA hat es rausgekriegt. Die kriegen alles raus. So ist das halt hier in der Mercedes-Werbung, in der wir leben. Wir stecken eingekeilt fest, kommen nicht nach vorn und nicht nach hinten. Stecken fest zwischen Henkel trocken und Hakel feucht. Geht nicht weiter. Die kleine Vanessa simst sich ihre kleine Seele aus ihrem kleinen Leib. Mutti lackiert sich mit Katjes zwischen den Zehen die Nägel und will so bleiben, wie sie ist. Vati verspekuliert sich an der Börse und surft nachts heimlich und traurig im Internet nach Pornobildchen. Vanessa, wenn du jetzt nicht sofort mit der Scheißsimserei aufhörst, du kommst ins SMS Kinderdorf. Stellen Sie sich bitte für einen Moment lang nur vor, wir hätten keine Autos mehr und keine Computer. Wir würden den ganzen Tag fernsehen. Ja. Weil wir nichts wissen wollen. Mit 12 Jahren bist du in Asien zu alt zum Teppichknüpfen für Ikea, weil die Finger zu dick werden. Du darfst aber erst mit 14 bei Nike anfangen, Turnschuhe zu kleben. Da entsteht eine Versorgungslücke von 2 Jahren, die meistens durch Prostitution gestopft wird. Oh Herr, wir wissen nichts von Sklavenhandel mit Kindern, Zerstörung ganzer Volkswirtschaften durch Börsenspekulationen und Umweltkatastrophen durch Ressourcenausbeutung. Herr, wir wissen nichts von Hermes-Bürgschaften für Staudämme und Turnschuhproduktionen in Südostasien. Herr, die meisten von uns sind froh, wenn sie sich ihr Autokennzeichen merken können. Kein Mensch kennt aus dem Stegreif den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Leitzinsen, Herr. Wir kennen ja noch nicht mal unsere Blutgruppe. Herr, wir sind so degeneriert, dass wir im Schlussverkauf nicht bezahlen können, weil wir die 4-stellige EC-Kartennummer vergessen haben. Herr, wir sind so hohl, wie wir voll sind. Die anderen hoffen auf Frieden und wir hoffen, dass man uns im Urlaub nicht entführt. Die haben Angst, dass ihre Kinder verhungern und wir haben Angst, dass unser Deo versagt. Und dass man uns beim Telefonieren im Auto erwischt. Herr, wir kaufen ihre Frauen und behaupten, sie würden uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Herr, die Beichtväter sind die Steuerberater geworden und UNICEF ist unser Ablass. Herr, mach hoch die Tür, die Tor macht zu und die Mauern dick, denn es kommt ein Heer von wütenden, kleinwüchsigen Analphabeten und Hungerleidern über uns. Die Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören, die nicaraguanischen Kaffeebauern und die Ziegenhirten aus Kaschmir und die kampferprobten Kindersoldaten aus Sierra Leone, sie alle werden kommen und uns hinwegfegen wie El Niño. Sie werden uns mit Basmati-Reis bewerfen und mit Wildreis. Und mit Langkornreis. Und mit Thai-Reis. Und mit Risotto-Reis. Und mit Duftreis. Und mit Milchreis. Und mit Uncle Bens Beutelreis. Und mit Puffreis. Sie werden in unseren Hobbykellern Darts spielen und in unseren Swingerclubs swingen. Sie werden von unseren Tellerchen essen und in unseren Ikea-Bettchen schlafen. Sie werden auf unseren Teakholzmöbeln gammeln, Cohibas rauchen, Darjeeling schlürfen und Wer wird Millionär gucken. Sie werden mit unseren Geländewagen im Stau stehen und über die Ökosteuer fluchen. Herr, wie kriegen wir in Ihren Drittweltschädel rein, dass du ein Aufsichtsratsvorsitzender bist? Machen wir es uns gemütlich vor dem Herrn, lasset uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel. Gereinigt werde dein Name Wir sind steinreich, komm ey, unser Wille geschehe, wie in Chile, so auch in Schweden. Deren täglich Brot gib uns heute und vergib du ihnen doch ihre Schulden, wie auch wir vergeben unsere Kredite. Und führe keine Untersuchung, sondern gib die Erlöse uns von den Börsen. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Herrlichkeit. Und die bleiben immer, die in Ewigkeit. Amen. Seien Sie gut zu Ihren Kindern. Das war ein Abend mit Hagen Rether. Die derzeitige Fassung seines sich ständig wandelnden Programmes Liebe, mit dem er seit Jahren auf Tournee ist, aufgenommen in dieser aktuellen Form am 21. Dezember, also vor gut 10 Tagen in der Zeche Zollverein in Essen. Toningenieur war Tino Bubig, eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Redakteur im Studio Mischa Kreiskott.